Now, it is time to play. Oh my God, oh my God! We do this for anime. And when they give you money, make sure you don't spend it on anything. Turn up with the God, make sure you're not paying for anything. And when it comes to my art, I do it for everyone! Oh my God, oh my God! Du bist so ein Schmuck. Wie kann man so ein Schmuck sein? Ich schau dir auf den Kopf. Ja, ich hol die Cops. Joke, no snitching, no snitching. Ich bin kein 31er, kein Tinker. Ja, ich ficke hart. Skuff, skuff, skuff, skuff, skuff. Lorenzon, Hurbach. Also was? Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Come on. Oh my God, oh my God. Tune the shots up to my homie bass. My homie bass. Nur weil ich mit dem Chick auf meinem Sofa sitz. Ja, wir machen Bang Bang, die Sauce, Bitch. Bang Bang, holy shit. Wir rauchen großes Blitz. Guck mal, wie stoned du bist. Was soll das machen? Erzähl mir doch nix von Toleranz. Ja, es gibt keine Features. Es gibt keine Features. Ich bin die zu Cracky die Eule nach Features fragen, geh. Willst bei Lorenz und Urbach nach Beats und Supportgeiern, sag ich nee. Willst du Feuer in der Boost bitten? Feuer in der Boost bitten! Oh je, yeah, oh je, yeah, kein Verständnis, keine Amnestie. In meiner Hand ein Artefakt, ein Artefakt. In meinem Kopf Nestie. Will der Chaya eine Blase, doch ich bleibe passiv. Sie saugt schon seit Stunden. Ich glaub, ich dehydriere. Ah, oh mein Gott, was mach ich hier? Alles dreht sich. Natürlich bin ich ledig. Und mein Penis, der ist ledrig. Die Bitch, sie versteht mich. Die Drogen sind chemisch. Ich weiß, das geht so nicht ewig. In meinem Leben zu wenig gebetet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Track von dem Squad. Wir kommen und pullen ab in deinem Block. Deutsche Rapper sind nur Wannabes. Wir lachen über sie, so wie Comedy. Yeah, yeah. Wir sind unaufhaltbar wie ein Komet. Und es geht von Planet zu Planet, bis keiner mehr steht. Na, na. Komm in meine City und du fragst dich, warum wir dich hassen und du hier kein Star bist. Stehen wir vor dir, bekommst du ganz schnell mal Panik. Wir halten dich fest, während du sie dein Arsch fickst. No homo! Rapper kommen an und wollen Feature. Doch ich mache lieber was mit Mamacita. Ja, ja. Du bist nicht unsere Liga, geh mal lieber wieder weg in deine Kita. Alle deutschen Rapper, alle tragen Masken. Schenk mal her. Ich hingegen trage Batze in meiner Hose. Ja, ja. Und wenn ich mal tot bin, dann leg meinen Sack in ein Grab voll mit goldenen Rosen.